Rapperzeilen zu wagen, diesen scheinheiligen Tagen Peinigendes zu sagen, statt der langweiligen Fragen. Es eilig zu haben, gehört heute zum guten Ton. Gestörte Leute leiden, vermeiden, bluten schon. Den klugen Sohn als betörte Beute schon lang verloren. Die schlugen ihn als Lohn, er wurde im Zwang geboren. Er denkt an den Zorn, doch liebt das Ganze von vorn. Ewige Rache hat er ihnen schwer krank geschworen. Er war erkoren, er liebt mit Hass und Angst zu führen. Sah sicher als den Dorn, das ließ er sie wissen und spüren. Verschlossene Türen zu sehen, sollte nicht gut gehen. Er war aus sich heraus, wollte Unmut flehen. Ein bisschen klug reden, half den Zug umzudrehen. Er konnte nicht weglaufen, hatte genug vom Rumstehen. Sie sollten ersaufen in ihrer eigenen Arroganz. Wollten nicht mehr schnaufen, starben in einem angstvollen Tanz. Einige gefangen an zu leben, sobald sie sterben. Viele sterben ein Leben lang an ihren Beschwerden. Schlafen schon in Särgen, bevor sie richtig krank werden. Schaffen Kinder, die verbergen, dass sie nicht mehr Dank erben. Auch wenn man Leid vergibt, ist Aufmerksamkeit versiegt. Weil sie dem Streit erliegt, bleibt nichts, was der Eid beschrieb. Die Zeit zeigt, verliebt ist ein vergänglicher Begriff. Erbärmlich sterbe ich, nur ein Verängstigter wehrt sich. Bemerkt nicht die Schicksalhaftigkeit des Seins. Verderb ich das Wesen, Gefühle, die Kühle vereint. Trotz der Mühe scheint's immer erbarmungslos zuzuschlagen. Nur ein Körper, der nicht verarmt, umschloss um zu klagen. Will einen Funkspruch wagen, Hoffnung in Wörter gefasst. Zu Wasserfarbe, der Liebeszweig verdörrt, er verblasst. Ich liege weit abgeschlagen, Hoffnung schon lang vergraben. Hab das leider manchen Tagen und den Schungang ertragen. Die Ohnmacht zerschlagen, um mich zurück zu bewegen. Ein starker Baum wird dir tragen, statt Glück zu zerreden. Meine Träume zu verpflegen, Liebe einfach zu vergeben. Wenig mit vielen erstreben und als Sieger überleben. Einige gefangen an zu leben, sobald sie sterben. Viele sterben ein Leben lang an ihren Beschwerden. Schlafen schon in Särgen, bevor sie richtig krank werden. Schaffen Kinder, die verbergen, dass sie nicht mehr Dank erben. Zum Boden gesenkt, frei der Logen beschränkt. Strikt am Knoten erhängt, hat der Verboten verpennt. Gedanken in Sorgen gezwängt, Wünsche verborgen, gezähmt. Wer sich selbst mordend bekennt, hat den Morgen verdrängt. Er wählt den Weg ewiger Trauer, tiefer Depression. Energie verpowert, bedauert diese Lebensintention. Kauert im Lebensraum, sein Wesen erschläft ihn kaum. Zehn Züchte verwesen, verkleben, genesen im Traum. Belesen aufzuschauen, um nach vorn zu blicken. Leben neu aufzubauen, nicht schrittweise um zu knicken. Kleinigkeiten verstricken, erschwert Wesentliches zu sehen. Gepeinigt von allen Seiten, nicht eigene Wege zu gehen. Leicht versehrt zu gestehen, die Erde wird sich auch drehen. Wäre ich einfach nur bequem, würde und Ehre in Kauf nehmen. Nicht draufgehen für ein Leben, geprägt von Zwängen, die mich täglich beengen und so in die Ecke drängen. Eine gefangen an zu leben, sobald sie sterben. Viele sterben ein Leben lang an ihren Beschwerden. Schlafen schon in Särgen, bevor sie richtig krank werden. Schaffen Kinder, die verbergen, dass sie nicht mit Dank erben. Einige gefangen an zu leben, sobald sie sterben. Viele sterben ein Leben lang an ihren Beschwerden. Schlafen schon in Särgen, bevor sie richtig krank werden. Schaffen Kinder, die verbergen, dass sie nicht mit Dank erben.